pink und rockig. Unter anderem so beschreibt sich Lost Boy Lino, den wir live am 19.04. im Logo in Hamburg interviewen durften. Falls euch der Name bis jetzt noch nicht sagt, holen wir euch kurz ab. Bürgerlich Lino hat im Schnitt über 1 Million Spotify-Hörer im Monat. Vielleicht kennt der ein oder andere ja Taxi aus Berlin oder Wenn du weinst. Passend zu seiner Debütsingle Danke Nein waren wir auf der gleichnamigen Debüttour. Doch fangen wir von vorne an. Die Stimmung zuerst in den Laden brachte der Support Act Arkan 45. Ansonsten war die Stimmung sehr gut und nach Arkan 45 ließ Lost Boy Lino nicht lange auf sich warten und startete direkt ein Feuerwerk seiner besten Songs. Eine bunte Mischung zwischen seinen stets bekannten tiefgründigen Klassikern und den kommenden Liedern seines neuen Albums Phase sorgte für einen abwechslungsreichen Abend, der jedes Fanherz höher schlagen ließ. Zum Durchatmen und um den Übergang zwischen rockigen und emotionaleren Liedern sanfter zu gestalten, ließ uns Lino an persönlichen Geschichten teilhaben, die er nur auf der Bühne preisgibt und natürlich in unserem exklusiven Interview. Besonders cool fanden wir, dass Lino sich auch mal neben seiner Gitarristin Anna und seinem Drummer Michi auf einen Hocker setzt und ihr Talent ins Rampenlicht bringt. Die Stimmung war sogar so gut, dass Lino seinen Fans noch näher kommen wollte. Aufgrund der eh schon kleinen Kulisse im Logo musste er so nicht nur Fans vor dem Moshpit retten und auf die Bühne holen, sondern stürzte sich beim letzten Lied auch gleich mit ins Geschehen. Insgesamt war die Stimmung sehr ausgelassen und die Show interaktiv gestaltet. Danach hatten wir noch die Chance, ihn zu interviewen. Also Lino, beschreib doch mal deine Musik für Leute, die dich nicht kennen, in 3 Worten. Pink, Rock und Rap. Und erzähl uns doch bitte mal exklusiv fürs Campus Radio, wie bist du auf deinen Namen Lost Boy gekommen? Ja, normalerweise erzähle ich das immer auf dem Konzert, aber okay. Ja, also ich war damals, meine Eltern sind getrennt und mein Vater hat 300 Kilometer entfernt gewohnt, meine Mutter war im Arbeiten und dann war ich bei einem Kumpel immer Mittagessen und die Mutter hat mich einfach Lost Boy genannt, immer wenn ich da war und daran habe ich mich irgendwann erinnert. Wie hast du deinen Weg in die Musik gefunden? Womit hast du angefangen? Mein Bruder damals mit so einem kleinen Fisher-Price-Gerät. Da habe ich meinen ersten Text mit ihm geschrieben, nachdem wir Deichkind irgendwann gehört haben. Und da haben wir unseren ersten Song recorded. Die Tour heißt da passend zu deiner Debütsingle Danke Nein. Aus welchem Grund hast du dich für diesen Titel entschieden? Ja, wie du sagst, das war mein Debütsong. Ein Song, der mir damals irgendwie, der so ein bisschen das Ganze zusammengefasst hat und warum ich jetzt Musik gemacht habe und so meinen Weg irgendwie gefunden habe für mich. Außerdem sei eine Hauptmotivation für ihn gewesen, nochmal eine Tour zum ersten Album zu machen, bevor sein zweites Album Phase erscheint. Sag uns doch bitte mal, was uns bei deinem neuen Album erwarten wird. Ja, es wird rockig, es wird poppig. Und es wird, glaube ich, anders als das, was gerade irgendwie so da ist. Welche Erwartungen hattest du an deine Tour? Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor der Tour, weil ich nicht geglaubt habe, dass so viele Menschen kommen werden. Und es war dann verrückt, als dann ein Konzert nach dem anderen hochverlegt wurde. Keine Ahnung, ich hatte mehr Angst davor als eine Erwartung irgendwie. Trotzdem sind fast alle deine Termine ausverkauft und die Stimmung jedes Mal aufs Neue toll. Was ist denn das Letzte, was du gelernt hast, was du den Leuten vielleicht gerne noch mit auf den Weg geben möchtest? Dass alles nur eine Phase ist. Außerdem hatten wir noch Zeit, ein kleines Entweder-Oder-Spiel mit Lost Boy Lino zu führen, was sie jetzt im Anschluss hört. Wir haben noch ein kleines Entweder-Oder-Spiel vorbereitet, in dem du dich am besten schnell und kurz für eine Antwort entscheidest. Ready? Ja. Entweder nie wieder die Haare pink färben oder eine Glatze rasieren. Glatzen stehen mir nicht, deswegen... Ach, warte mal. Nie wieder pink färben oder Glatze rasieren? Ja. Ja, nee. Warte mal. Du hast keine Glatze. Ja, stimmt. Okay. Erst so, ich hatte... Entweder Konzerte in kleinen Clubs spielen oder in großen Hallen. Lieber kleine Clubs. Konzerte drinnen oder draußen spielen. Draußen. Entweder morgens oder abends Lieder schreiben und kreativ sein. Abends. Abends. Lieber ein Feature oder alleine Musik machen. Alleine. Man weiß nie, was rauskommt, wenn man Features macht. Aber oft ist auch das Spannende. Aber ich mache auch gerne alleine Musik. Lieber Lieder schreiben oder live auftreten. Auftreten. Entweder Moshpit oder Crowddiving. Moshpit. Und zum Schluss, lieber Sicherheit oder Risiko? Risiko. Perfekt, das war's schon. Vielen Dank für deine Zeit, Lino. Außerdem haben wir Dino noch gefragt, was es mit dem Song Männer 2.0 auf sich hat und wie er auf die Idee dazu gekommen ist. Dazu hat er uns dann einfach erzählt, dass er den Beat bereits hatte und einfach Lust auf so einen Song hatte. Und als dann die ersten Zeilen da waren und der Song lief, hat er das dann auch seinem Management übergeben. Da waren dann aber 3-4 Zeilen aus dem Song Männer von Herbert Grönemeyer übernommen. Dann erzählte er uns, dass Herbert Grönemeyer am Ende dann dennoch seine Zustimmung für den Song gegeben hat und das hat ihn dann auch persönlich sehr überrascht, aber das war so eine lustige Story, die er am Rande noch erzählt hat. Was hat er noch erzählt, was dir so im Gedächtnis geblieben ist? Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir gut recherchiert haben und ihn dann gefragt haben, dass er ja Bilder an seiner Wand hängen hat mit Wünschen und Träumen für seine Zukunft und dann haben wir ihn natürlich auch gefragt, was denn so im Moment an seiner Wand hängt. Die Antwort darauf war, dass viele Familienmitglieder da zu sehen sind, wie sein Neffe, seine Schwester, sein Bruder und ein Haus am See. Alles wollte er uns jedoch nicht verraten, da er meinte, wenn man alle seine Wünsche verrät, gehen diese ja nicht in Erfüllung. Alles in allem ist Lino einfach ein super netter Typ, der auch neben dem Mikro noch lustige Storys erzählt und sich sehr viel Zeit für uns genommen hat. Dann checkt doch jetzt noch unser Instagram, Campus Radio Kiel, ab, denn da haben wir noch ein paar Bilder und Videos vom Konzert gepostet. Galli Grü, euer Jonas und eure Sarah.